Der Schrecken böser Menschen. Ein Jahr, nachdem sein größter Traum begonnen hatte, wahr zu werden, das Projekt, das ihn zum höchst Ehrwürdigen der italienischen Gemeinde Amerikas machen und seine Landsleute von der mit Händen zu greifenden Verachtung befreien sollte, die ihn in den USA entgegenschlug, bekam Dr. Vincenzo Sellaro es mit der Angst zu tun. Eine gewaltige Bombe war in dem schmucken roten Backsteinbau in der Grand Street im Herzen Little Italys detoniert, in dem er wohnte und arbeitete. Er hatte oben geschlafen, als die Explosion ihn aus dem Schlaf riss. Seine Nachbarn waren bereits auf den Fluren, liefen in Schlafanzügen und Nachthemden auf die Straße, alles war voll Ziegelstaub. Männer, Frauen und Kinder erschienen auf den Feuerleitern, war in einem Bericht über den Anschlag zu lesen, schrien Feuer und flehten um Hilfe. In 100 Metern Umkreis waren die Fenster geborsten. Die Bombe war eine Warnung, das wusste Sellaro, für ihn. Seit Monaten bekam er Briefe, in denen die Helden der Black Hand $5000 forderten. Der Bund drohte, er solle ihm das Geld in einem versiegelten Umschlag zukommen lassen, oder sein Haus in der Grand Street würde in Stücke gesprengt. Noch eine Anweisung gab es. Schicken sollte er das Geld, still und heimlich, ohne Wissen von Petrosino, der brächte sie in große Gefahr. Solche Warnungen waren nicht ungewöhnlich. Die Black Hand verbot ihren Opfern oft ausdrücklich, den Detective zu kontaktieren, und plante ihre Aktionen gezielt um ihn herum. Die Baltimore Sun schrieb, es wurde zum festen Bestandteil ihrer Komplotte, einen Weg zu suchen, Petrosino von der Spur abzubringen. Sellaro hatte nicht bezahlt. Wie sollte auch ausgerechnet er sich den Mördern beugen, die den Namen aller Italiener in den Dreck zogen? Ein Jahr zuvor hatte Sellaro nämlich etwas angeleiert, mit dem er sein Volk vom Schandfleck der Black Hand reinzuwaschen hoffte. Es sollte die Lage der Italo-Amerikaner grundlegend verändern. An einem sonnigen Junitag im Jahre 1905 hatte der Doktor in seinem wunderschön eingerichteten Apartment Gäste erwartet. Anlass ihres Besuchs war die Krönung vieler Jahre des Träumens und Planens Sellaros. Wie immer trug er einen guten schwarzen Anzug, der das Leuchten seiner braunen Augen unterstrich. Klassisch attraktiv konnte man ihn nicht nennen. Der dunkle Haaransatz hatte sich weit aus der hohen Stirn zurückgezogen. Sein Blick war trübe und grüblerisch. Der brave Doktor glich ein wenig einem Bassett. Doch das weiche Äußere verbarg einen eisernen Willen.